Du hast es jetzt getan, du hast auf Play gedrückt und schon wieder hörst du diesen King of K verrückt. Das ist ein gottverdammter Teufelskreis, weißt du, wie der Teufel heißt? Trick, yeah! Du bist kein Fan, geh zum Teufel, mein Rap bringt schon wieder deine Zitterhand ins Rollen. Direkt in die Hose, denn du willst dir einen keulen. Schluss mit dem Heulen, du musst dich jetzt freuen, denn dein allerliebster Rapper sorgt schon wieder für Bollen. Wieder gibt es herrliche Musik und in Bärlich wieder Beat und die Texte sind so ehrlich wie der Typ. Du bist wehrlos und lieb, ich ernähr dich, du Freak, beherrsch dich und zieh, oder was? Schon zu viel, jetzt wird getan, was so ähnlich ist wie fucking Dennis Schädel zermatsching für dein Fetisch beim Crushing. Deine Bitch will es täglich, doch schämt sich beim Waschen. Ich finde sie schon eklig und kann nicht drüber lachen. Alles was ich mache, ist so tief in mir verankert. Jedes Wort aus meinem Munde ist wie Flutlicht. Was du sagst, prallt ab mir wie ein Panzer. Du bist back, aber warst nie präsent, Bitch. Alles was ich mache, ist so tief in mir verankert. Jedes Wort aus meinem Munde ist wie Flutlicht. Was du sagst, prallt ab mir wie ein Panzer. Du bist back, aber warst nie präsent, hey, Bitch. Was ist denn da los? Ihr seht ja alle aus wie abgefuckt am Bahnhof und lächelt zahnlos. Gestern war es bunt, ich zeig euch jetzt die graue Welt. Jede Fotze ist so rund, ich hätte Angst, dass etwas rausfällt. Sie werden Nutten und sie nehmen nicht mal Geld. Es wird Zeit, auf sie zu spucken, denn sie mucken auf und bellen. Sag mir, wer macht hier Krawall? Hol mir deine Bonzen und ich zeig euch kleinen Fotzen, wie mein Rap davor kosten. Das ist mehr als nur Rappen. Ich disse und ihr hängt grad voll auf einem Trip. Wer sagt, ich sei ein Gangster? Weit gefehlt, ihr schreit, ich quäl dich und dein Problem will ich nie wieder sehen. Ihr seid halt von wegen breit, wir reden zu zweit und sehen, ob sich mit dir regeln lässt. Aber erst, wenn der Zeiger auf die 12 zeigt, ich komm aus dem Käfig, denn dann ist es auch für Wölfe Zeit. Alles, was ich mach, ist so tief in mir verankert. Jedes Wort aus meinem Munde ist wie Flutlicht. Was du sagst, prallt ab mir ab wie ein Panzer. Du bist back, aber warst nie präsent, Bitch. Alles, was ich mach, ist so tief in mir verankert. Jedes Wort aus meinem Munde ist wie Flutlicht. Was du sagst, prallt ab mir ab wie ein Panzer. Du bist back, aber warst nie präsent, Bitch. Immer diese Fotzen, auf dich ist Verzicht. Schreib es auf dein Grabstein mit deiner Hausbitches Schrift. Das ist traurig, aber glücklich, Hofstyle und du flänzt. Schau, deine Freundin ficke ich im Penthouse und pennt auf meinem Bauch, dann lass ich einen fahren. Sie alleine dann den Düpfen des anderen kranke Qualen. Denn ich bin zu krass, deine Mutter hat's geschnallt. Nennt mich Schwiegersohn und will, dass ich die Tochter für dich knall. Weil du schlapp bist, oh ich meine, weil du schlapp machst. Also schnapp ich mir die Fotze früher schlapp Schwanz. Ob du sie dir schnappen kannst, mach mal einen Affentanz. Frag nicht wieso, weil nur ein Affe mit nem Schlaffen tanzt. Denn ich tanz dir jetzt meine Initialen auf den Schwanz, damit Nutten wissen, wem sie jetzt bezahlen. Und zwar mir, nicht dir, mein Name ist Gebot. Deutscher Rap ist eine Fotze, nur ein dehnbarer Schlot. Es wird eng in der Höhe, denn ich bang dich so blöd. Ich denk mir nur, Buh, empfängt es Verhütung. Die Vergütung wird ausbezahlt. Ich mach auf Lude und schon wird mir auch mein Haus bezahlt. Hat sich das ausgezahlt? Natürlich, mein Homeboy, stürmisch wie ein Cowboy, dürft ihr mal Count Toys. Was ist los mit dir? Du machst auf großes Tier. Du bist der Spieler, doch bist los am Verlieren. Yeah, ich bin back in the biz. Halte dir den Spiegel vor, damit du merkst, wie hässlich du bist. Und was laberst du nur? Bist mit Vater auf Tour mit nem Marsch voller Huren. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha